Halte mich, o Herr, in deiner Nähe, dass in schwerer Zeit ich strauchle nicht. Wenn ich mit dir meine Wege gehe, ist mein Pfad mir alle Tage Licht. Halte mich, ohne dich ist schwer das Wandern. Sei mir Licht auf meinem Wege, treuer Heiland, halte mich. Halte mich, o Herr, zu allen Stunden, denn des Feindes Pfeile fliegen viel. Schlagen Wanderern oft tiefe Wunden, und gar mancher kommt nicht bis zum Ziel. Halte mich, ohne dich ist schwer das Wandern. Sei mir Licht auf meinem Wege, treuer Heiland, halte mich. Halte mich, o Herr, wenn ich vergesse, wie viel du am Kreuz für mich getan. Gib mir Kraft, dass ich es recht ermesse, dass ich ohne dich nicht vorwärts kann. Halte mich, ohne dich ist schwer das Wandern. Sei mir Licht auf meinem Wege, treuer Heiland, halte mich. Halte mich, o Herr, wenn ich eins scheide und durchs Tal der Todesschatten geh, dann erblüht mir ewige Wonne und Freude, ewig bleib ich dann in deiner Nähe. Halte mich, ohne dich ist schwer das Wandern. Sei mir Licht auf meinem Wege, treuer